wohl großen Potentaten an der Spitze, an der Macht. Ich kenne eure bangen Stunden, wo ihr nicht so sicher lacht. Wo ihr in den Kissen zittert, in Albtraum erfüllter Nacht. Wo ihr eure Mörder fittert, schweißgebadet dann erwacht. Und keine noch so gepanzerte Limousine, keine Armeen von Leibwächtern und Polizei, keine Kameras an allen Ecken. Ihr könnt euch schützen, ihr werdet nie ganz sicher sein. Immer wird es Irre geben, denen ist alles scheißegal. Setzen alles auf eine Karte, hieß es eine Mal. Den Tyrannen zu erwischen, nehmen alles sie in Kauf. Opfern Freiheit und erleben, gehen lachend mit ihm drauf. Und keine noch so gepanzerte Limousine, keine Armeen von Leibwächtern und Polizei, keine Kameras an allen Ecken. Ihr könnt euch schützen, ihr werdet nie ganz sicher sein. Napoleon, das Schicksalsmühlen malen langsam, doch auch ihr kommt nicht davon. Denn die Kugeln sind längst gegossen und die Messer sind gewetzt. Ihr hört schon die Bombe ticken, die vielleicht euch eins zerfetzt. Und keine noch so gepanzerte Limousine, keine Armeen von Leibwächtern und Polizei, keine Kameras an allen Ecken. Ihr könnt euch schützen, ihr werdet nie ganz sicher sein. Noch mehr Spitzel, noch mehr Pfanzen, noch mehr Denunziantentum. Lustig werden die Leute tanzen um eure Galgen drumherum. Und von euch, der stolzen Herrscher, wird nur im Geschichtsbuch stehen. Ganz erbärmlich, grausam, feige, schade war's um kein von denen. Und keine noch so gepanzerte Limousine, keine Armeen von Leibwächtern und Polizei, keine Kameras an allen Ecken. Wir können euch schützen, wir werden nie ganz sicher sein.